Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Alljährlich, immer kurz nach Neujahr, da wird die Wüstenstadt Las Vegas zum Mekka der Elektronikindustrie. Zwischen Roulette, Blackjack und einarmigen Banditen zeigt dann die Branche, von dem sie glaubt, die Kunden bräuchten es dann irgendwann mal im Verlauf des Jahres ganz dringend. Neue TVs, Hi-Fi-Anlagen oder Video-Equipment und natürlich Gadgets. Technik, Schnickschnack aller Art. Doch die wichtige Messe für Unterhaltungselektronik, die wildert zunehmend in den Revieren anderer Ausstellungen. Das hat mein Kollege Jan Rehm festgestellt, der die CES die ganze Woche virtuell beobachtet hat. Jan, wen bedrängt denn die CES in welchen Bereichen? Ja, die Bereiche sind der Mobilfunk und ganz besonders das Thema Auto. Fangen wir beim Mobilfunk an. Die nächste Generation 5G war eines der Schwerpunktthemen in diesem Jahr auf der CES. Viele namhafte Vertreter dieses Segments kamen nach Las Vegas. Und dass das dem Mobilfunkkongress MWC in Barcelona gefällt, das ist eher unwahrscheinlich. Sicher dagegen ist, dass die CES bereits in den vergangenen Jahren mehr und mehr die Autohersteller angezogen hat. Und in diesem Jahr bezeichnete sich die CES auf ihren Webseiten sogar als eine der 10 wichtigsten Automessen der USA. Schon seit einiger Zeit heißt es, die CES mache zunehmend der weltweit wichtigsten Automesse, das ist die, die in Detroit stattfindet, nur wenig später, ebenfalls im Januar, mache dieser also Konkurrenz und das scheint sich jetzt zu bestätigen, denn US-amerikanische Medien haben berichtet, die Detroiter Messe werde ab kommendem Jahr auf Juni verschoben. Was unter anderem die Autohersteller mit in die Wüste zur CES 2019 gebracht haben, das hören wir uns jetzt mal an. Die CES 2019 in Las Vegas zeigt hochentwickelte Mikroelektronik und Fahrzeuge aller Art, vom Motorrad über Pkw bis hin zum Lkw, verschmelzen zunehmend miteinander. Wie sehr beide Welten ineinander übergehen werden, sieht man beim Newcomer Byton. Das Unternehmen war vergangenes Jahr erstmals auf der CES und hatte den Marktstart seines Autos für 2019 angekündigt. Diese Woche hieß es, das werde auch klappen. Bis Ende des Jahres soll ein SUV vollgestopft mit Technik zu den Kunden rollen. Der basiere auf zwei Plattformen, erklärte Carsten Breitfeld, Geschäftsführer und Mitgründer von Byton. The first one is our EV-Plattform. It has a range of up to 325 miles. Die erste ist die Elektroauto-Plattform. Sie erreicht über 500 Kilometer Reichweite bei einem Preis von nur 45.000 US-Dollar. Außerdem ist sie bereit für vollautomatisiertes Fahren der Stufe 3. Die zweite Plattform ist unsere Cloud-Plattform Byton Live, die ihre Daten und Geräte zusammenbringt. Beide Plattformen zusammen verwandeln das Auto in ein Smart Device der nächsten Generation, das ihr digitales Leben widerspiegelt, egal ob unterwegs oder auch wenn sie mal im Stau stehen. Dazu integriert der chinesische Konzern mit deutscher Chefetage alle modernen Technologien in einem Fahrzeug. Touchscreens, Blickerkennung, Sprachsteuerung, Cloud-Anbindung und mehr. Der futuristische Innenraum wird durch mittelgroße und riesige Flachbildschirme bestimmt. Selbst im wahrscheinlich bald überflüssigen Lenkrad wurde ein Touchscreen integriert. Natürlich feststehend, nur der Lenkkranz bewegt sich. Byton ist jedoch nur einer der vielen Autokonzerne in Las Vegas. Allen gemein, höchste Vernetzung der Fahrzeuge, viel Unterhaltungselektronik und automatisiertes Fahren. Die Blickerkennung, wie sie Byton einsetzt, fand sich auf der CES noch in einem anderen Trendbereich wieder, bei der Virtual Reality. Hier zeigt der Hersteller HTC eine entsprechend ausgerüstete VR-Brille. Deren Vorteile und Einsatzmöglichkeiten beschreibt Daniel O'Brien, HTC Vive General Manager für die Region Amerika. Die Augenbeobachtung bringt eine ganze Reihe praktischer Vorzüge. Die Nutzerführung und die Menüs in der VR-Brille können verbessert werden. Wir können auch den Ressourcenverbrauch optimieren, indem immer nur der Bereich scharf gerendert wird, den der Nutzer gerade aktiv anschaut. Auf die Randbereiche brauchen wir so keine Rechenzeit verschwenden. Deutlich konventioneller geht es dabei den klassischen CES-Exponaten zu. Fernseher werden wieder ein Stückchen größer und schärfer. Einige werden dabei noch etwas konnektiver. Daher verstehen sie sich auf kabellose Anbindung von Smartphone und Co. mit Apfellogo. Notebooks und ähnliche Geräte wurden trotz der schwindenden Bedeutung des Segments ebenfalls neu vorgestellt. Die Innovationen: die Geräte werden dünner, leichter und die Displays gehen beinahe bis zum Rand. Die passenden stromsparenden und trotzdem leistungsfähigen Prozessoren steuern die beiden Rivalen AMD und Intel zu. Beide präsentierten neue Architekturen für Notebooks, Desktop-Rechner und Server. In seiner Vorstellungsveranstaltung zeigte Intel dann noch Prozessoren und Chipsätze für einen Bereich, aus dem sich der Hersteller bis dato zurückgehalten hatte. Intel will nun auch im Markt der neuen Mobilfunkgeneration 5G mitmischen und hat dabei ziemliche Ambitionen, wie Nevin Shenoy, Vizepräsident der Sparte Data Center bei Intel, klarmacht. There was a time when the communications industry and the computing industry. Es gab eine Zeit, da waren Mobilfunk und Computerindustrie klar voneinander getrennt. Aber 5G ändert das nachhaltig, das vermischt sich. Die neuen Anwendungsfelder für 5G sorgen dafür, dass die Rechenleistung im Netz näher zum Anwender kommt. Und keiner kann das besser bewerkstelligen als wir. Wir haben einen Ende-zu-Ende-Ansatz und bringen die Rechenpower für 5G sowohl ins Kernnetz als auch ins Rechenzentrum. Wir werden unseren Anteil von 0% bei der Ausstattung der Basisstationen auf mehr als 40% im Jahr 2022 steigern. What we predict will be over 40% by the year 2022. Ob die Konkurrenz dem 5G-Neuling Intel das Feld dermaßen überlässt, dass der Chiphersteller seine hochgesteckten Ziele erreicht, bleibt abzuwarten. Spannend wird, womit die bisherigen 5G-Spitzenreiter auf dem Mobilfunkkongress in Barcelona kontern werden. Ja, und darüber werden wir dann im Februar berichten. Jan, ist das eigentlich symptomatisch, dass sich die großen Konzerne neue Betätigungsfelder suchen? Ja, ich denke schon. So wie beispielsweise Autokonzerne Richtung IT und Unterhaltung drängen, drängt die IT in neue Bereiche. Interessant ist nun zu beobachten, wie sich die Chip- bzw. CPU-Hersteller positionieren. Intel will eben den 5G-Ausbau vorantreiben, wobei man erwähnen muss, der Hersteller hat auch schon bisher Mobilfunk- und Wi-Fi-Module zum Beispiel für Computer geliefert, war aber eben nicht als Netzausrüster tätig. Konkurrent AMD scheint sich neben dem CPU-Geschäft vor allem auf die Hochleistungs-Grafikkarten zu spezialisieren und in diesem Markt spielt weiterhin auch Nvidia mit, die sich wiederum ein zweites Standbein als Ausrüster der Autoindustrie aufgebaut haben. So hat der Chip-Hersteller eine neue Autoplattform angekündigt, die vollautomatisiertes Fahren in einer Zwischenstufe namens 2 Plus ermöglichen soll. Damit sollen recht umfangreiche Selbstfahrfunktionen möglich werden, sodass der Fahrer zumindest kurzzeitig den Blick vom Verkehr abwenden kann. Ja, genug von Autos und Mobilfunk in Sachen CES. Ich möchte mal lieber auf die klassischen Themen dieser Messe schauen. Dazu haben wir nur kurz etwas im Beitrag gehört. Spielen die eigentlich gar keine Rolle mehr? Also die Top-Themen beherrschen die Messe und die Berichterstattung schon ziemlich deutlich. Aber die klassischen Themen von Unterhaltungselektronik bis hin zur Vernetzung aller möglichen Bereiche, sei es das smarte Zuhause, smarte Geräte aller Art oder digitale Gesundheit und, sind natürlich weiter breit vertreten. Es gab also mehr als genug Neuheiten. Allerdings Top-Innovationen in diesen Bereichen, die habe ich keine großen beobachten können. Ja, apropos smarte vernetzte Geräte, da gab es einen kleinen Skandal in Las Vegas mit einem sehr speziellen Device. Was hat es damit auf sich? Ja, also da ging es um einen smarten Vibrator, also ein Sexspielzeug, dessen Besonderheit, es schmiegt sich selbsttätig an seine Trägerin an, die dann die Hände frei hat für anderes. Das war der CES-Jury eine Auszeichnung als einer der CES Innovation Award Honorees wert. Doch dann der Rückzieher, die Nominierung für die Liste wurde erst mit der Begründung zurückgezogen, das Produkt sei unmoralisch, obszön, unanständig oder frevelhaft. Später hieß es dann, für das Produkt gäbe es keine passende Wertungskategorie. Und dieser Vorgang hat für ziemlichen Ärger und Spott im Netz gesorgt, so heißt es in einem Kommentar auf bluewin.ch. Ginge es wirklich um den Kampf gegen Sexismus, dann sollten sich die Organisatoren der Messe wohl eher fragen lassen, warum es nach wie vor lassive Messehostessen gäbe und weshalb der Anteil an Keynote-Speakerinnen so gering sei. Ja, dem Startup Laura Di Carlo dürfte das aber fast egal sein, denn die weltweite Berichterstattung, die war richtig groß. Über kleine Skandale und neue Gadgets auf der CES berichtete Jan Rehm. Dankeschön.